Was soll mir dieses Geräusch sagen? Ein alter Mann bin. Ah ja. Ich habe mir übrigens hier einen Killepitch hingestellt. Was, ein Killepitch? Ja. Schön. So, what's up? Was ist denn ein Killepitch? Das ist ein Kräuterlikör von der Peter Busch Likörfabrik in der Holzstraße 4 in Düsseldorf. Nee, den trinkt man nicht. Seit 1858. Ist der da nicht abgelaufen? Killepitch hergestellt. So, jetzt trinke ich den einfach mal. Ja. In einem Trips-Drill-Glas. Erlebnispark Trips-Drill. Ja, das ist aber auch im Osten irgendwo, ne? Mit Liebe gemacht. Ja, ja, es ist eher in der Nähe von Heilbronn, genauer gesagt in Kleebronn. Es ist ein sehr unmotivierter Adventure-Park. Ja, the unmotivated Adventure-Park, nearby also, you. Vom Geruch her ist es eher, ich kipp's jetzt einfach mal rein hier. Der mundet nicht. Oh, den kann ich auch nicht mal auf einen Zug trinken. Oh, da muss ich was zurückfließen lassen. Oh, das war ein Geschenk. Das war ein Geschenk eines Kunden. Nee, eines Kunden von mir. Und da habe ich mir auch schon so gedacht, Mensch, das ist echt eine super Idee, einfach mal so einem Berufskraftfahrer eine Flasche Schnaps zu schenken. Ja. Also wenn es einer brauchen kann, dann der. Ja. Ja, nee, also... Damit muss ich leben. So Sachen kriege ich denn. Sonst kriege ich schlechten Sekt. Geschenkt. Ja, trinkst du so Kräuterliköre? Nee, aber hier, unser Kumpel hier, die Nachbarn, von denen ich schon, mit dem ich auch jetzt am Sonntag UFC gucke, dem Benny. Der trinkt viel so Dinger. Der hat auch ganz teure. Immer wenn hier bei uns irgendwas ist, bringt er ganz teure Himbeerliköre mit und so für 60, 70 Euro die Pulle. Also so ein Himbeerlikör wäre mir jetzt auch lieber gewesen, aber so ein Killepitch, du kannst ihn ja mal fragen, ob er den Killepitch kennt. Das ist ein Etikett, das einem auch sofort ins Auge springt. Das ich ist frag ein ihn Herz. Mal, ich schreibe ihn mal. Das sieht so aus wie das Shawn Michaels-Tattoo. Das ist ein Herz mit so einem Schwert, das sich seinen Weg durchs Herz bohrt. Killepitch. Also K-I-L-L-E. P-I-T-C-S-C-H. Ja. Habe ich jetzt mal geschrieben, mal gucken. Der Benny Killepitch kennt. Ob der Benny Killepitch kennt. Kennst du? Ja. Ich sehe gerade unser Non-PG Weihnachtsschaf, weil ich nochmal nachgucken wollte, ob doch wirklich Pochos Wunschzettelliste draufgetan ist. Da hast du natürlich gemacht. Ja, ich muss dem Pocho aber dann nochmal eine Nachricht schreiben. Also der kann aktuell, glaube ich, keine Geschenke bekommen, weil er dasselbe Problem begangen hat wie wir beide, nämlich die Adresse nicht freigegeben hat. Ja. Und natürlich bin ich da, wenn es um mich geht, einfach ein bisschen flotter und behebe dieses Problem sofort. Und wenn es da um andere geht, dann kann es mal ein bisschen dauern. Aber ich schreibe einen Pocho dann nachher gleich nach der Sendung. Aber das Erste, was er drin hat auf seiner Liste, ist ein Xbox One Controller Afterglow Prismatic. Was soll mir das sagen? Ja, das ist so ein durchsichtiges Xbox One Pad. Da sieht man einfach, der Typ ist ein Gamer. Ein purer Gamer. Wir gucken mal, was der Pocho sonst noch so auf dem Zettel hat. Ja, also sonst den Xbox, den Leuchtcontroller, da finde ich ja schon sehr affig. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Muss ich auch sagen. Und vor allen Dingen, ist das der Pro-Controller? Nee. Wobei, ich sehe, den gibt es in verschiedenen Farben. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich so ein. Nee, doch nicht. Nee, sowas mag ich ja auch gar nicht. Nee, ist nicht so mein Ding. Allgemein, blaue LEDs sind immer schädlich für den Kopf. Ach so, das ist mir egal. Aber ich habe natürlich verblüfft geguckt, dass er doch ein paar Sachen von den Doors drauf hat. Das ist eine Überraschung. Dachte, der hätte ja schon alles. Das stimmt, eigentlich kann man davon ausgehen, aber vielleicht hat er sich jetzt einfach, wenn ich das richtig sehe, hier die Blu-ray Editions draufgepackt. Jetzt gucken wir mal durch hier. Silver Match elektronisches Feuerzeug mit Lichtbogen, da sind wir wieder, in zwei Farben erhältlich. Also auch hier legt der Pocho wieder Wert auf einen Lichtbogen, ähnlich wie beim Controller. Ich gucke mir da gerade mal ein Bild an von diesem Lichtbogen. Ja. Auch da ist so eine gewisse Hipness dabei. Ja, absolut. Dann The Doors, Feast of Friends. Ja. Das kenne ich gar nicht. Kann ich mich nicht zu äußern? Kenne ich gar nicht. Ich kenne Feast of Fired. Kennst du das noch? Nee. Ja. Das wird wahrscheinlich eine Dokumentation sein, ne? Ja, oder ein Konzert. Ein amerikanisches Gebet. Zweisprachig. Gedichte und Lieder. Das ist Poesie. Mhm. Als alter Dorsfan. Du kannst ruhig reinkommen. Du kannst ruhig was sagen. Wir haben noch nicht angefangen zu senden. Was hast du gemacht? Was hat er? Er hat gemaunzt. Warum hat er gemaunzt? Ach, du hast ihm was im Essen gemacht. Jetzt frage ich einfach mal vorsichtig, was denn? Was hast du ihm denn zum Essen gegeben? Ich hoffe, kein Schokoladenweihnachtsmann oder sowas. Nein, was hast du ihm gegeben? Was in diesem Päckchen drin ist? Oh, das ist aber nett von dir. Ach so, von Katzensüßigkeiten, nicht von dir. Weil die Katzen dürfen ja keine so Schokoladesachen essen. Und weißt du warum? Weil da so viel Zucker drin ist, dass die direkt platzen. Ja. Wie war heute dein Schultag? Sitzt du immer noch neben Enes? In wem? Emo? Neben Enes. Und wie läuft's aktuell so neben dem Klassen? Na, bin ich mal gespannt, bis da der erste Gag kommt in der Klasse. Ja, da haben die Eltern auch nicht viel gedacht. Nee, Enes, ei. klappt das mit? Nee, ich sende nicht. Aber du kannst ruhig, wenn du willst, mitsenden. Du möchtest ja Geschenke, hast du gesagt. Ja. Und dazu musst du Podcasterin werden. Nein. Dann komm ran mit dem Stuhl. Dann stellen wir gleich mal deinen Wunschzettel zusammen. So. Oder dann nicht. Wir gucken gerade einen Pocho seinen Wunschzettel an. Also. Okay, guck jetzt mit dem Pocho-Wunschzettel. Ja. Frag sie doch mal, wie sie das Gamepad findet. Guck mal, ja, der Pocho hat sich hier so ein Leucht-Gamepad draufgepackt. Du kennst das ja, damit spiele ich ja auch meine Spiele, wenn ich PlayStation spiele. Und es gibt es in drei verschiedenen Farben. Gefällt dir das, wenn es so leuchtet? Oder findest du so ein schwarzes, wie ich habe, besser? Ja. Findest du das ein bisschen kindisch, wenn das so leuchtet? Ja. Ja. Selbst sie. Ja. Gut, dann frag. Ja. Hm? Ja. Frag sie doch mal ganz subversiv und unterschwellig, dass sie mir persönlich Bescheid sagen soll, wenn es den ersten Witz über den Namen von Enes gibt. Ob er das erste Schuljahr übersteht oder ob es dann vielleicht schon. Fragst du sie mal? Der Chris hat mir eine Frage gestellt, die ich dir stellen soll. Darf ich die Frage mal stellen? Und zwar dein Nebensitzer, der Enes. Worden über... Der Chris lacht nur gerade, weil seine Freundin nackig durchs Zimmer läuft. Wurden denn über den Enes seinen Namen schon Witze gemacht? Nein, das gibt's doch nicht. Was? Die sagen Enes Penis? Wer sagt das? Steffi, wie alt ist denn die? Wie alt ist denn die, Steffi? Und da, okay, und wer sagt ich das noch? Das darf man natürlich nicht sagen. Vor allen Dingen nicht als vornehme Frau. Wie, was? Hä? Ömer Döner und Enes Penis sind bei euch in der Klasse, Mensch. Da haben wir aber zwei einen Jackpot wirklich gewonnen. Ja, also echt. Gibt's auch Witze über dich? Nee. Dann gibt's gleich eine, wa? Aber ja, Mia Pia ist ja niedlich, oder? Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn du Pia Palm geheißen hättest. Eine Alliteration. PP. Alliteration, ja. Ist immer besser. Guck mal, zum Beispiel in der UFC, ganz viele Kämpfer haben denselben Anfangsbuchstaben im Vor- und Nachnamen. Holly Holm. Ronda Rousey. Ronda Rousey, John Jones, Ricky Palm. Mit vollem Mund versteht man dich noch besser. Witzig, ja. Wa? Ich habe aber eigentlich gedacht, dass ich bin jetzt ein bisschen schockiert. Da sieht man mal, dass ich anscheinend noch in einer anderen Zeit groß geworden bin. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Enes noch das erste Schuljahr schafft. Das hätte ich jetzt auch vermutet und gehofft. Ja. Gleichermaßen sozusagen. Ich mache mal weiter hier auf dem Wunschzettel vom Pocho. Dann hat er hier die Easy ACC Gaming Kopfhörer mit Zeug. Findest du die cool? Die sind cool? Okay. Das ist ein Mauspad. Der Pocho weiß noch nicht, dass es mittlerweile gar keine Mauspads mehr bedarf. So. Dann haben wir hier ein Keyboard. Damit cool. Kann der ganz schnell Sachen eingeben auf der Tastatur und kann sich in so einem futuristischen Spiel, das nennt sich Counter-Strike, da kann er total tolle Sachen machen. Ja. Ja. Dann hat er hier ein Double X 20 Anniversary das, ja. Special Edition Rage Against the Machine Album. Das ist Mucke. Die singen zum Beispiel, soll ich mal ein Lied von denen vorsingen? Okay. Killing in the name of! So geht das. Wie findest du das? Laut. Laut, ja. Laut, ja. Das ist definitiv, das trifft zu bei den Kollegen von Rage Against the Machine. Gut, das war Pochos Wunschzettel. Ja, spektakulär ist aber schon, ja. Ja, vielleicht für alle was dabei. Vielleicht aber auch nicht. Übrigens, ja. Ricky, nimmst du jetzt schon auf? Nee. Du nimmst schon auf, ne? Wir nehmen immer auf, Chris. So, jetzt kommt's. Er hat geantwortet. Er hat geantwortet. Was ist das? Ach, das ist unser Weihnachtsschaf. Das ist das Non-PG Weihnachtsschaf. Unter dem Weihnachtsschaf findest du drei Links. Und die sind betitelt mit Rickys Wunschzettel, Chris' Wunschzettel und Pochos Wunschzettel. Und wenn jetzt ein Hörer zum Beispiel sich denkt, Mensch, was mache ich denn? Mir ist so langweilig und ich habe Geld. Und ich möchte Leute eine Freude machen. Dann kann der da hingehen, draufklicken und uns Geschenke machen. Und dann kannst du die aufmachen und dich ärgern, dass es ein Geschenk für mich ist. So, jetzt Killepitch. Er hat geantwortet. Und was ist natürlich die Antwort? Kennt er. Nee, hab ein paar Flaschen zu Hause, wieso? Aha, also dann scheint das in Fachkreisen für Liköre was Gescheites zu sein, oder? Scheint so. Okay, ich kann das Lilly, bestätigen. Meine kurze Frage, der Benni ist doch Likör-Sommelier, ne? Wenn der Benni einem was rät, sollte man blind zugreifen? Du nicht. Weil, Ricky, man muss doch dazu sagen, als wir mal da waren, da hat er uns großmundig was war das, Pflaumen oder Himbeere? Eine Himbeer gebrannten, angeboten und er sagte, es ist eine Geschmacksexplosion. Und da konnte ich natürlich nicht abwarten und habe mir direkt mal einen reingezimmert und siehe da, so explosiv war es dann doch nicht. Er So eine. Ja, das war ich, Entschuldigung. Mami. Die Lilly beschwert sich gerade, dass ich hier auf den Teppich gepisst habe. Ja, siehst du, das macht meine Katze nicht. Ja, nee, also mit so Likören und so, das ist nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich. Oh, du hast eine. Ich habe eine Yogamatte. Ich habe eine Yogamatte gerade von Lilly gekriegt. Wow. Vielen Dank. Du bist wirklich ein guter Mann. Jetzt. Bitte? Nee, darum geht's ja nicht. So, jetzt kannst du auch die Tür zu machen. Tschüss. Ich habe deinen Adventskalender aufgemacht und das gegessen für den Tag, den du vergessen hast. Ricky hat gesagt, das ist ein Test der Liebe. Welchen Tag habe ich denn vergessen? 7. Den haben wir doch gestern zusammen aufgemacht. 8. Bis heute? Ach so, das habe ich schon im Ich dachte, heute wäre der 9. Na gut. Und, bist du jetzt sauer? Jetzt nimmt die meine Süßigkeiten hier weg. Das gibt's doch gar nicht. Ricky, bist du noch da? Absolut, ich höre dir gebannt zu. Das sind Dramen, an denen wir hier teilhaben dürfen. Das ist wirklich Wahnsinn. Anders kann man es nicht sagen. Ich möchte mich jetzt bedanken bei Schenkern. Oh, nee, jetzt nicht. Jetzt möchten wir uns. Nee, jetzt warte mal mit dem Bedanken und so. Das geht mir sowieso jetzt schon wieder alles auf den Sack mit den Geschenken. Weil irgendwie, also jetzt haben wir ja 5 Jahre gesendet und kriegen einmal ein Geschenk. Nee, ich habe schon 4-mal Geschenke gekriegt. Ja, von mir aus auch 4-mal Geschenk. Ja. Aber jetzt gibt's wirklich wichtigere Themen gerade. Nee, ich finde das eine Unverfrorenheit deinerseits. Ja, das ist mir jetzt egal. Ich interessiere mich nämlich viel mehr für die Geschichte. Oh, okay. Dann gibt es da doch keine Namensverfremdungen. Genau, für Rebecca. Das ist eine Geschichte, also seit gefühlten 2 Wochen kann ich mir da immer so ein paar Happen von anhören. Und dann sagst du immer, ah, das muss ich dir in der WhatsApp-Ausgabe erzählen. Oder ich sag zu dir, ey, heb dir das lieber für WhatsApp auf. Und jetzt ist es endlich soweit. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Wir haben unsere Best of 2015-Liste also direkt wieder eingestellt, nachdem wir die Game of the Year Edition rausgebracht haben. Ja. Ganz einfach, weil... Das hat uns so dermaßen gelangweilt. Das war wirklich, also mit einer der langweiligsten Sendungen, die ich je beiwohnen musste. Ja, absolut, absolut. Das muss man wirklich sagen. Ich habe selten sowas Langweiliges gemacht. Muss man dann auch direkt einstellen, die Top 10 Filme wird es einfach nicht geben, weil es sie auch nicht gab. Es gab Mad Max, Fury Road, ansonsten war dieses Jahr ein Dreck. So. Und es wird auch nicht besser, damit meine ich auch Star Wars. Rebecca ist das Thema. So, ich habe heute wieder mit der Guten gesprochen. Seit Anbeginn dieser Woche, es ist eine Servicekraft bei uns im Restaurant, läuft sie mit einer sogenannten Schnute bei uns herum. Was haben wir heute eigentlich, Dienstag oder Mittwoch? Heute ist immer noch Dienstag. Ja, dann läuft sie seit gestern so rum. Und da fragt man sich natürlich, Mensch, Rebeckerchen, was ist denn los, junge Maus? Ja, soll ich jetzt kurz die Background-Geschichte erzählen, damit man ihre Antwort versteht? Ja, führe mal ins Thema ein. Ich führe mal ins Thema ein. Ja, die gute Frau arbeitet bei uns jetzt, glaube ich, 14 Tage. Und ich bin so ziemlich die einzige Person in diesem Betrieb, zu der sie irgendwie so eine zwischenmenschliche Ebene aufgebaut hat. Das liegt aber auch ganz einfach daran, dass ich immer rotze, penetrant die Leute einfach anquatsche. Ich meine, oft ist es so, wenn du in einen neuen Betrieb kommst, in der Gastronomie ist es ja so, dass du eine sehr hohe Fluktuation hast, dass du viele neue Leute kennenlernst, viele neue Kollegen hast und ich hasse es wie die Pest. Wirklich, ich hasse es wie die Pest. Wenn man neu in einen Laden kommt, ob man Services, Küche oder Toilettenfrau, da hat man in die Küche zu gehen oder wenn ich in einen neuen Laden bin, dann gehe ich in den verdammten Service und stelle mich vor. Verdammte Scheiße, ist das so schwer. Und hat sie natürlich nicht gemacht. So. Und dann bin ich so ein bisschen... Hat sie schon Erfahrung auf diesem Gebiet? Also hat sie schon Seit 16 ist sie in der Gastronomie tätig, ist 25, hat nichts gelernt, hat keine Ausbildung. Ich merke, dass du da so eine Pause lässt. Die lässt du natürlich bewusst, aber kann das mit den Lebensumständen zusammenhängen? Keine Ahnung. Und sie war auch ganz schockiert, dass ich diesen Beruf gelernt habe. Da habe ich ja gesagt, ja, ich habe da und da gelernt. Ne? Ole Dehle hier in Burgwedel, das kennt man eigentlich. Also hat jetzt wieder einen Stern gekriegt, zum zweiten Mal, hat 17 Gourmet-Punkte jetzt wieder gekriegt und ich war überrascht. Sie ist irgendwie nur in unserem Mikrokosmos Hannover und Umfeld irgendwie tätig gewesen und wenn man nicht völlig desinteressiert diesen Beruf ist, dann kennt man diese Bude. Es gibt so 4, 5 Läden in Hannover, die kennt man halt einfach und dazu gehört der Laden eigentlich und ach ja, echt, habe ich noch nie von gehört. Ach, du hast den Beruf gelernt, so nach dem Motto, das sieht man dir jetzt aber gar nicht an bei der Scheiße, die du hier machst. So, ne? Ja, so hat sich das angehört. Ja, dann bin ich halt mal so in den Gastraum gegangen, hab da in dieses Buch geguckt, wo man drin sieht, was für Reservierungen wir haben. Hab ich so reingeguckt und dann lief der halt rum und habe ich gesagt, mir, Mensch, hallo, ich bin Chris. So, ja, ich bin Rebecca. So, da hab ich gesagt, geht doch, ne? So. Immer also Scheiße, gleich ne? Wieder. Gleich wieder hier zeigen, was Sache ist. Hab ich gesagt, geht doch. Weißt du, ja, was denn? Naja, findest du nicht, dass man sich mal vorstellen sollte und so bla bla bla bla. Ja, ja, aber ich war ein bisschen, bin schüchtern und so. Ja. Vielleicht war das Starstruck von dir, Chris. Hä? Vielleicht eilt dein Ruf dir schon voraus. Du, und du sie wirst war lachen. Starstruck. Wir haben eine im Service, Maya heißt die. Die hat nur wegen dir angefangen. Spricht, wenn es hochkommt, 15 Wörter Deutsch. Also unfassbar attraktives Mädchen. Und jetzt habe ich. Aber kann 4 Ecken 2 Elber sagen. Kann 4-11 sagen und den kann die Podcast-App bedienen auf ihrem Android. Und da habe ich jetzt gehört, dass die vor mir Angst hat. Ja, das kann ich gut verstehen. Das kannst du verstehen. Ja, ja, selbstverständlich. Da war ich völlig schockiert, weil ich habe mit der, wie auch, relativ wenig Sätze gewechselt, wenn mit Dolmetscher, mit meinem Kumpel Davor, der auch bei uns arbeitet, der aus Kroatien kommt, ein paar Brocken Russisch anscheinend spricht, so. Und da war das völlig cool und entspannt und so. Also das hab ich gar nicht verstanden. So. Und dann jetzt nochmal darauf zurückzukommen, warum ich ihre eigene Bezugsperson bin, da hat sie dann auch gesagt, ja, sie braucht halt jemanden, der auf sie zukommt. Und das habe ich halt gemacht. Und dann bin ich halt so ein bisschen in die Materie ihres Lebens eingedrungen. Sie hat auch man konnte aus ihr sehr gut lesen, was bei ihr abgeht, denn es geht bei ihr ziemlich viel Scheiße ab. Sie ist 25, hat mit 18 schon ihr erstes Kind gekriegt. So, good old fashioned story. War wahrscheinlich ein Unfall. Habe ich nicht gefragt, weil so denke ich mir immer, oh Mann. Naja, man kann aber auch manchmal den ein oder anderen Menschen antreffen, der sich sowas wünscht. Ist mir auch schon einmal passiert. Ist natürlich jetzt nicht so oft, aber... Das kann natürlich sein, aber beide Optionen halte ich für saudumm. Ja. Vor allem, wenn man keinen Beruf gelernt hat und bei uns in Langhagen in der Bahnhofstraße wohnt, wo man eigentlich nicht wohnen will. Und da denke ich mir, ah, okay, so mega Klischee, weißt du, sie frühes Kind gekriegt, Schlägertypen zu Hause, der Vater von dem Schlägertypen auch ein Schläger und Alkoholiker und so, und sie jetzt auch irgendwie 2 Jahre berufsuntätig, sagt man das so? Na, wenn sie nicht gearbeitet hat, ja. Arbeitslos, wa? So könnte man es auch ausdrücken. Ja, sie sagt halt auch wegen dem Kind, also sie hat ein zweites Kind jetzt gekriegt, das ist jetzt eins. Von einem anderen. Von einem anderen Vater. Ja, von dem, mit dem sie da jetzt zugange ist. Und das kleine Kind wird wohl auch ganz klassisch annektiert von ihm, das 6-Jährige nicht so. Und da jetzt auch die aktuelle negative Phase bei ihr. Der Typ ist gerade arbeitssuchend, natürlich, ja, selbstverständlich. Ich habe über dieses Thema, da habe ich mir so 2-3 Tage, als ich in diese Welt so eingedrungen bin, in diese Gefühlswelt und was da zu Hause abgeht, das hat mich nicht mitgenommen, das wäre zu viel gesagt, sondern ich war da wirklich so, das kannte ich halt nicht. So, ich komme halt aus einem vernünftigen Hause und so und habe das nie kennengelernt, so dass man irgendwie verdroschen wird zu Hause und so. Das kenne ich halt nicht. Jetzt deswegen müssen wir mal kurz was aufdröseln, Chris. Was schockiert dich denn jetzt eigentlich am meisten? Dass sie so früh ein Kind gekriegt hat, dass sie... den Absprung nicht so richtig schafft, was ist jetzt für dich, also den Absprung von diesem Typen, der sie da vermöbelt, das kann ja kein Zustand sein, schockiert dich jetzt daran am meisten, also an diesem ganzen Leben? Die Geschichte, als ihr Vater wohnt unter den beiden wohl im Mehrfamilienhaus und da spielen die wohl irgendwie jeden Dienstag oder Mittwoch oder so spielen die Skat. So, und da ist sie wohl auch mal mit am Start. Sie? Ja. Okay. Und der Vater wohl mega Alkoholiker, ihr Freund, erst 33, wohl auch gut am Tanken und auch gut am andere Sachen konsumieren. Mhm. Und da waren die halt da unten und da gab es wohl wieder Theater, weil sie hoch wollte schlafen, mir taten die Füße weh etc. und anstrengender Tag und momentan in unserem Restaurant zu dieser Zeit wirklich, es ist so übel, wirklich. Es ist brutal, was da gerade bei uns abläuft, weil so viel los ist. Und da hat sie das Kind halt genommen und hat gesagt, so, ihr könnt ja noch weitermachen hier, ich gehe jetzt nach oben, ist ja mein gutes Recht und so. Ne, ich kümmere mich um die Kinder, bla bla bla. So, dann ist also der wohl wieder kind, ausgerastet. Das Kind musste dieses Skatspiel mitverfolgen. Es scheint so, ja. Okay. Und natürlich das Besäufnis und so weiter. Genau. Okay. Das ist schon mal eine Sache, wo ich mir denke, dann hat sie das Kind genommen, das Kleine, und ist halt nach oben gegangen. Und dieser Typ hat wohl immer so die guten alten Aussetzer, die man so aus dem Fernsehen kennt, so, weißt du? Er ist ausgerastet, hat sie angepisst. Muss man einen zweiten Gang einlegen, weil jetzt penne ich sonst gleich weg. Ja gut, dann kann ich jetzt auch eine Runde Playstation spielen. Man kann doch mal wohl eine Geschichtskritik hier anbringen. Das ist ja, muss doch mal jetzt zur Pötte kommen. Nee, möchte ich nicht. Wieso denn nicht? Nee, möchte ich nicht. Ach, jetzt bist du beleidigt, weil ich deine... Jetzt beleidigt. Du bist doch nur beleidigt, weil ich mehr Geschenke kriege als du dummes Schwein. Nee, darum geht's mir nicht, Chris. Natürlich geht's dir darum. Nein. Wenn du jetzt 8 Geschenke liegen hättest, dann würdest du sagen, ja, vielen Dank, Heinz, Günther und du, Manfred. Ich werde mich natürlich bei den Leuten bedanken, die mir Geschenke schenken. Aber das war mir jetzt erstmal wichtiger, dass ich die Geschichte höre zu Rebecca. Denn im Gegensatz zu Pocho und dir sehe ich das nicht so, dass man dann erstmal sich 30 Monate lang irgendwie verhalten soll wie so ein missbrauchtes Rehkitz oder so. Wir haben ja niemanden dazu gezwungen. Ich wollte doch erstmal... Nichtsdestotrotz kann man doch mal wenigstens Danke richtig sagen. Aber das Ding ist halt immer, gedankt wird, wenn ich das möchte. Ja genau, und ich wollte es halt in dem Moment. Dann sag doch Danke jetzt. Nee, jetzt will ich auch... Du bist wie ein kleines Kind in der Hinsicht. Ja, selbstverständlich, weil ich mir denke, jetzt kommt gerade der Pinnacle, wo sie auf die Fresse gedroschen kriegt und dann quatscht der Wichser mir dazwischen. Ja, da hättest du den ganzen Bullshit davor weglassen können, dann der war wahnsinnig uninteressant. Also der Typ haut ihr auf die Fresse. Möglicherweise, ich erzähle jetzt nämlich nicht mehr weiter. Das ist unfassbar, dass man sich hier mit einem erwachsenen Menschen unterhält. Also das ist ja wohl, das ist doch das, was wir hören wollten, Chris. Ja, es ist ein sogenanntes Story-Lead-In. Ja, das kannst du natürlich machen, wenn du, weiß ich nicht, irgendwie einen Film drehst oder ein Buch schreibst. Aber in dem Fall möchten wir doch einfach nur kurz, weißt du, eine Geschichte hören. Ich hielt es für sinnvoll, dass ich dem geneigten Hörer abhole, indem ich meine Verbindung zwischen diesen Menschen preisgebe. Siehst du? Und da passt ein Sprichwort, das ich schon oft gehört habe in meinem Leben. Nee, das ist mir schon wieder zu blöd. Irren ist menschlich. Ja. Ja, so einfach ist das. Wenn wir übrigens schon bei schlechten Geschichten sind, du kannst dir immer noch überlegen, ob du die Geschichte weitererzählen möchtest. Ich erzähle jetzt gar nichts mehr. Machst du jetzt hier einen Monolog und dann machen wir um 15:15 vom Mauer hier Feierabend. Ich habe mir letzten Donnerstag deinen Kumpel reingepfiffen. Jan Böhmermann. Und du hast ja zu mir gesagt, guck doch mal rein. Schreib's mir über WhatsApp, wenn du da fertig bist. Dann komme ich nochmal und sag Tschüss am Ende und sag Danke für die Geschenke. Ja. Bist du jetzt beleidigt? Möchtest du dir deine Geschichte weitererzählen? Möchtest du noch an der Sendung teilhaben? Wir senden jetzt seit gefühlten 10 Jahren. Ja. Und da bist du doch der eine vom anderen wissen, was wie der tickt. Ja. Also wirklich, deine Tochter hat dich in der 3. Klasse schon geistig überholt. Ja, das mag ja sein. Und ich wünsche es ihr. Aber auf was willst du hinaus? Dass du ganz genau weißt, mit was du hier anrichst für ein Desaster. Weil ich sage, dass die Geschichte ein bisschen lahmarschig vermittelt wurde. Ja. Darf man das denn nicht sagen? Das ist selbstverständlich nicht. Man muss es dann aussitzen. Man muss so einiges im Leben aussitzen. Nee, ja. Das mache ich zum Beispiel äußerst selten. Äußerst selten. Dass ich mich dann wirklich dem hingebe. Und dann mir denke, nee, da musst du halt jetzt mal durch. Denn dann ändert sich nie was daran. Beim nächsten Mal, wenn du eine Geschichte erzählst, kürzt du automatisch schon Sachen weg, weil du möchtest mich nicht langweilen. Und das kannst du, das kannst du überall im Leben anwenden. Wichtig ist immer, dass man was sagt. Und im Normalfall nimmt einem das keiner übel. Im Normalfall sagt dann der Gegenüber, ja gut, du musst ja nicht zuhören oder sonst irgendwas, ist vielleicht schon ein bisschen eingeschnappt, aber unterm Strich macht er sich darüber Gedanken und versucht dann sein Game sozusagen ein bisschen zu shapen. Und ich verstehe ja, woher du kommst. Du möchtest praktisch eine wohl erzählte Geschichte uns mitteilen, die keine Lücken offen lässt, aber manchmal ist es gar nicht so wichtig, dass man jedes einzelne Detail mitbekommt. Manchmal ist es einfach wichtig, zum Punkt zu kommen und auf Nachfragen dann. Aber der Punkt ist doch völlig absurd, wenn ich sage, dass sie einfach nur auf die Fresse gedroschen kriegt. Ich mach dir mal das jetzt vor, wie man es richtig macht. Man muss doch dieses Story-Environment muss man doch erstmal begreifen, was für asoziale Verhältnisse das sind. Pass mal auf, ich zeig dir, wie man es richtig macht. Nee, das möchte ich gar nicht wissen. Das zeigst du mir nicht, ich möchte es nicht wissen. Jetzt lass dich doch belehrungsresistent. Ratschlag kannst du dir in den Arschloch reinschieben. Du kannst ja belehrungsresistent bleiben, aber zuhören. Nee, das muss ich nämlich auch nicht. Nee, müssen tust du gar nichts. Aber ich hätte zum Beispiel gesagt... Ich spiele jetzt eine Runde Star Wars Heroes. Jetzt bleib doch mal bei der Sache. Ich spiele jetzt eine Runde Star Wars Heroes. Hier ist meine Kollegin... Chris. Hier ist meine Kollegin Rebecca, die ist neu zu uns gekommen und Alter, die wird von ihrem Typen zusammengedroschen. Die hat zwei Kinder, hat mit 18 ihr erstes Kind bekommen. Der Typ kriegt nichts zu backen, ist arbeitslos. Die läuft rum wie so Schippe 7. Ja. Das ist immer schwierig, dann mit solchen Menschen überhaupt eine Diskussion zu führen. Reagierst du eigentlich so auch in deinem familiären Umfeld? Nein. Ja, wie machst du das denn dann? Da weinst du, oder? Was ist dann da für eine Gefühlsreaktion bei Kritik? Hier, das ist hier einfach eine Sache. Ich mache diese Podcast, pass mal auf, nicht, weil ich hier ein Paleo-Buch bekomme und ein Super Nintendo-T-Shirt. Das ist nämlich nicht der Grund, warum ich die Scheiße mache, sondern weil ich nämlich ganz gerne was erzähle, du dummes Schwein. Ja, pass mal auf, du kannst ja auch gerne was erzählen und du müsstest ja wissen, dass mich solche unterschwelligen Beleidigungen wie du dummes Schwein oder so. Oder du alte Hure, dass mich sowas überhaupt nicht tangiert. Das ist immer so, das zeigt mir dann immer, dass ich aktuell die Diskussionshoheit habe. Und das sieht sich einfach so aus. Aber wie ja. Jetzt saug die. Chris, jetzt pass mal auf. Jetzt erzählst du uns nochmal bitte, warum Rebecca zum Beispiel den Typen nicht verlässt. Denn das werden die meisten sich jetzt fragen. Wieso bleibt eine Frau bei einem Typen, der sie verprügelt, der säuft, der arbeitslos ist und sie muss praktisch zwei Kinder durchfüttern und so einen Asozialen, hat sie dir darauf schon eine Antwort gegeben? So, und dann wollte die von diesem Skatabend einfach nach oben gehen in ihre eigene Wohnung und sagen, gut, heute ist Schicht. Dann rastet der Typ völlig aus und drischt ihr sechsmal, sie sagte sechsmal, ich sage, okay, da muss ich jetzt erstmal glauben, mit der Faust in die Fresse und das Kind auf dem Arm. Und da denke ich mir, ganz im Ernst. Und der Vater sitzt da auch noch unten rum. Und der Vater saß da voll betrunken. Der Vater, also von der Rebecca? Nein, von dem Asozialen. Ach, von dem Asozialen, egal, das macht ja fast keinen Unterschied. Die Eltern von Rebecca wohnen in Buffalo. In den United States of America. Achso, ich dachte in Buffalo bei Cottbus, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. So, und dann ging also Rebecca blutüberströmt die Treppen hoch, oder wie geht's weiter? Nee, die kam wohl der Krankenwagen, weil sie eine Gehirnerschütterung hatte. Was? Ja, was? Das schockt dich noch nach der ganzen Scheiße? Ja, also wenn ich meine Frau so sehr zusammenschlage, dass der Krankenwagen kommen muss, dann ist das schon nochmal ein neues Level, würde ich fast schon sagen. Ja. Das schafft ja manche UFC-Kämpfer nicht. Also, nee, das wird Ronda Rousey nie wieder in ihre Karriere schaffen. Nee. Und die Kinder, ich muss nochmal fragen, oder das Kind immer dabei? Ja, ich glaube, das Große auch. Das Sechsjährige. Also das war nicht auf dem Arm, aber das Einjährige war auf dem Arm. Immer dabei mit der ganzen Chose. Okay. So, dann hat sie mir die Geschichte erzählt. Ich natürlich gefragt, ja, da gibt's bei mir nur eine Lösung. Also warum haust du denn da nicht ab? Ja, dann verliere ich hier meinen Job. Ich habe so lange einen Job gesucht und das macht mir hier Spaß. Die Leute sind nett. Und ich sage, bist du denn bescheuert? Die Kinder sind bei dem Asozialen jetzt gerade in diesem Moment zu Hause bei einem geistesgestörten Alkoholiker und der wäre mir doch der Job hier völlig scheißegal. Geht mit dem Chef, geht mit irgendwem. Nee, da kommt man bei ihr nicht durch. Das ist so schwer, wieder einen guten Beruf, einen guten Job hier zu kriegen und so, blablabla, auch noch in der Nähe und so. So, zwei Nachfragen. Ich muss kurz was nachfragen. Sie hat ja erstens mal gesagt, dass sie den Job sonst verliert. Erstens, ist das wirklich, also steht das zur Debatte, wenn die jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, ich kann doch nur noch, weiß ich jetzt nicht wie oft, aber halt weniger als sonst, weil ich muss meine das Kinder. Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht der Geschäftsführer bin, denn dazu müsste sie vielleicht mal mit ihm reden. Das Gespräch funktioniert aber nicht. Aber Fakt ist definitiv, dass sie diese Stelle von Mittag bis Nachmittag, die geilste Schicht eigentlich, verlieren würde. Weil da brauchst du halt einen, der diesen Zeitpunkt abdeckt. Den verliert sie. So. Zweite Nachfrage, wie hat sie es davor gemacht? Also sie arbeitet seit... Da hat er gearbeitet. Oh ja, das klingt nach... Beim Flughafen. Als was? Das weiß ich nicht, frage ich gerne mal morgen nach. Da musst du mal nachfragen, weil das würde mich echt interessieren. Hoffentlich sagt sie nicht Kraftfahrer. Wenn sie morgen kommt, denn er kommt heute wieder. Der war übers Wochenende, einschließlich heute, in seiner Heimat, das ist irgendwo bei Lüneburg oder so, keine Ahnung, bei seinen Kumpels Drogen konsumieren und Alkohol trinken. Und das Einjährige, was sein leibliches Baby ist, dabei. Oh. Es ist dabei. Da freue ich mich jetzt schon auf die morgigen Geschichten. Noch eine Nachfrage. Hä? Hast du schon mit dem Gedanken gespielt, das Jugendamt da aufmerksam zu machen? Komme ich gleich zu. Okay. Die gehen mir nämlich genauso auf den Sack. Ach so, jetzt weiß ich. Ja, okay. Mit dem Hintergrund ist er weg. Ja, er muss nachdenken. Er weiß nicht, wie das weitergeht. Die haben sich wohl schon mal getrennt und da ist er wohl wieder angeschissen und kommt so das typische Ding, was man eigentlich immer dachte, das sind irgendwelche Klischees. Nein, das ist, stimmt alles da in dieser Beziehung 100%. So, ich habe mir gedacht, Mann, das ist so hardcore, was da abläuft. Da bin ich jetzt einfach mal die Petze und informiere mich mal. Die beste Freundin von Lilly ist beim Jugendamt. So, weiß ich nicht. Und der habe ich hier geschrieben. Der habe ich dir erst ja geschrieben, was ich hier geschrieben habe, ne? Ja. Geschickt, was ich hier geschrieben habe. Und ich habe geschrieben, so, was da abgeht, übelst krass und so. Und ja, das ist harter Tobak und so, bla bla bla. Da muss man einschreiten, sofort. Ich gebe dir direkt die dafür zuständigen Telefonnummern und so. Und denk dran, wer da nichts macht, wer da wegguckt, macht sich strafbar. Und bei dieser subversiven Unterstellung, da bin ich schon wieder ausgerastet. Da habe ich mir gedacht, Marie, meine liebe Marie, so reden wir beide nicht miteinander. Du drohst mir hier mit aber überhaupt gar nichts. Verdammte Scheiße. Und da war ich jetzt auch schon mal gegen das Jugendamt geturnt, weil ich mir denke, oh, die ist sowieso so leicht eingebildet und Na, erstens mal muss man ja dazu sagen, du machst dich jetzt mit Sicherheit noch nicht strafbar. Ich glaube, das bezieht sich dann eher darauf, wenn was passiert und du wusstest davon. Jetzt aktuell ist es halt so, dass dir jemand was erzählt. Genau. So, die kann ja auch einen absoluten Dachschaden haben und erzählt halt irgend so einen Scheiß, damit sie mit dir irgendwie mal eine Nacht in die Kiste hüpfen kann oder so. Dass no chance in hell. So ein Mitleidbums gibt. Ja, nee, ich sag ja nicht, dass du darauf Bock hast. Ich sag ja nur, es gibt ja alle möglichen Beweggründe bei Geisteskranken. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, wie man mit so einer Aussage umgeht. So. Und jetzt, währenddem du da so erzählt hast, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht und habe direkt mal eine E-Mail ans Kinderamt in Hannover verfasst. Ja. Nee, Quatsch. Die Nummer habe ich schon. Also kann da direkt anrufen. Aber ich würde, glaube ich, nicht anrufen. Oder, ja, nee, ich würde, glaube ich, nicht anrufen. Ich würde einen Brief ohne Absender schreiben mit Namen, Nennung und Adresse und so. Also nicht von dir, sondern von der. Und würde auch dazu schreiben, sie können ja davon halten, was sie wollen. Ich wollte es halt einfach jemanden mitgeteilt haben, der da definitiv mehr helfen kann, als ich das könnte. Du merkst aber schon, dass ich das in der Regel schon gemacht habe an Marie. Wie meinst du, das hast du schon gemacht? Ja, ich habe mir gedacht so, ey, mach mal oder so, aber anscheinend nicht. Ich habe dir gesagt, hier, das läuft ab, finde ich ganz schön hart. Ja. Ich habe jetzt nicht geschrieben, ja, dann kümmere dich mal darum, sondern ich bin eigentlich davon ausgegangen, weil sie da sehr immer hinterher ist, sowas dann auch zu propagieren, dass man da sofort handeln muss, dass sie das macht, aber anscheinend nicht. Ach, dass sie das macht, ja. Ja, das ist wahrscheinlich aus den Augen, aus dem Sinn. Und du hast halt das Thema immer um dich herum, weil die Alte halt ständig um dich herum ist. Mhm. Das ist ein Problem. Aber es ist schwierig, da wegzugucken. Ja. Aber vermutlich, nach dem, was man alles so hört heutzutage, wird das Jugendamt auch nur bedingt irgendwas machen können. Es ist ja immer so, die gucken dann ja wohl nach dem Kindeswohl und es wird jetzt nicht so sein, dass da der Jugendamt-Mitarbeiter vor Ort ist und der Typ haut gerade der Alten wieder eine aus dem Maul. Ja. Und das sind halt immer so Punkte. Und die Kinder, die stehen natürlich auf Seiten der Eltern oder zumindest auf Seiten der Mutter. Wir Eltern sind für unsere Kinder immer Heiligtümer. Immer. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Aus heutiger Sicht ist mein Vater eher so, sag ich mal, Hauptschulniveau, was Vatersein angeht. Dann muss ich ja echt einen Brief schreiben ohne Absender, ne? Aber damals dachte ich immer, mein Vater sei Abiturient, wenn nicht sogar fast schon philosophisch angehaucht ein bisschen. Mhm. Nee, also so würde ich, wenn ich was machen wollen würde, also wenn es wirklich dir auf dem Herzen liegt und dir da irgendwie unwohl dabei ist, du dir Gedanken machst und auch verständlicherweise mit ihr nicht konkreter werden kannst, weil das ist halt immer das total Bescheuerte. Wenn man mit solchen Menschen versucht zu reden und denen das klar zu erklären, dass das absoluter Bullshit ist, macht man sich eigentlich immer zum Affen. Das ist immer so. Da musst du in dich selber reinhören. Also ich als Vater, wenn ich sowas höre, drehe natürlich ab. Ja. Aber ich weiß auch, dass das gang und gäbe ist, glaube ich, in Deutschland. Das ist immer noch... Nichtsdestotrotz ist es schon krass, wenn man sowas wirklich... Ja. mitbekommt und mithört und so. Und ich bin selbst überrascht. Das soll nicht heißen, dass ich irgendwie ein ignorantes Arschloch bin oder so. Das bin ich wirklich nicht. Aber ich bin selbst überrascht, dass ich darüber nachdenke, dass ich da wirklich mal eine Mail schreibe. Kann ja ruhig mein Name draufstehen, das ist scheißegal. Kannst du natürlich so machen, wie du das willst. Ich denke mir halt immer, wenn du den Namen mit draufschreibst, könnte es irgendwann vielleicht dazu kommen, dass du da bei irgendeinem Gerichtstermin oder so. Leider keine Zeit, gar keine Zeit. Sowas würde ich versuchen, aus dem Weg zu gehen, weil das ist so eine blöde Situation, weil man halt nicht genau weiß, was da eigentlich abgeht. Also inwiefern stimmt das? Hast du zum Beispiel schon mal sowas gesehen, dass sie zur Arbeit gekommen ist und weiß nicht, ein blaues Auge hatte? Das nicht. Was macht sie sonst so einen Eindruck auf dich, wenn sie ganz normal arbeitet, wie ein ganz normaler Mensch, als wäre nichts und Frohnatur und Pipapo oder wenn eher? Wenn sie ihre Schleifen dreht, sage ich mal, wenn sie ihren Job macht, dann so für sich Sachen macht, so vorbereitende Arbeiten macht, dann wirkt die sehr so in sich gekümmert, so sehr Depri. Mhm. Aber wenn sie am Gast ist oder wenn sie mit uns redet, mit den Köchen, dann wirkt sie sehr aufgeweckt, wie ein aufgeweckter Mensch. Dann ist er Profi. Ja. Ja, ist eine blöde Situation. Zu uns ist er nicht Profi, zum Gast ja, aber bei uns ist es einfach nur cool, dass es da mal wen gibt, mit denen sie ein bisschen Scheiße reden kann. So. Ja, klar, das ist natürlich auch mal nicht schlecht, wenn sie vielleicht überhaupt mal mit nüchternen Menschen reden kann. Ja. Ja, ist eine doofe Situation. Einerseits kann man sich das gar nicht mit anhören, ohne irgendwie zu handeln. Ja. Andererseits, so mein Bauchgefühl sagt mir, egal was du machst, das ist eh scheiße. Also wenn du da jemanden dann einschaltest, machst du dich nachher noch zum Kasper und nachher kriegst du noch sowas mit, dass sie auf Arbeit kommt und dir vorhält, dass jetzt ihre Kinder weggenommen werden. Also so schnell geht das nicht, aber ich meine weißt du, das sind so Entscheidungen, die man da treffen muss. Nüchtern betrachtet geht es hier um die Kinder und das, was du jetzt erzählt hast, ist so krass, dass selbst ein Heim, was bestimmt nicht schön ist, aber ich habe so leichte Einblicke, weil meine Mutter früher Heimbetreuerin war in der DDR. Und also zumindest in dem Heim, wo meine Mutter war, ging es schon, glaube ich, darum, dass die Kinder so gut wie nur möglich betreut werden. Aber klar, die Eltern kann so ein Heim nicht. Ich glaube, fast alles ist besser, als mitzubekommen, wie geistesgestörte Menschen sich die Fresse einhauen. Ja, aber das Ding ist immer, für die Kinder ist das Alltag. Und es kommt denen nicht vor, wie dass es jetzt was Falsches wäre oder dass es jetzt normal, als normal werden sie das auch nicht empfinden, aber weißt du, für die ist das, die können das, glaube ich, eher akzeptieren, als wie wenn ich jetzt Mia mit dazustellen würde, die sowas überhaupt noch nie gesehen hat. Also die wüsste halt, was geht denn hier ab, das ist total falsch und würde Angst kriegen und loslegen zu heulen. Und ich denke mal, wenn du in so einem Umfeld aufwächst, es ist einfach Alltag, so schlimm wie das klingt, aber so wird es dann wohl sein. Ja, das ist natürlich schon ekelhaft, muss man sagen. Ja, wirklich. Wirklich. Oh, Schlagkraft hat 4 Stunden Aldo McGregor Preview gemacht. Das ist ja wahrscheinlich unfassbar spannend. Lese ich gerade, weil es der Biermönch retweetet hat. Guck an. Ja, Jetzt muss ich aber doch nochmal zu diesem Böhmermann-Thema kommen, Chris. Lass mich da mal bitte kurz was zu sagen. Kann ich erst mal sagen, was ich gesehen habe? Ja, genau, du hast eine Folge gesehen, für die er im Internet ausschließlich nur auf die Fresse gekriegt hat. Jetzt wirst du natürlich denken, ja, jetzt hatte ich das Glück und habe die schlechteste Folge aller Zeiten gesehen. Mir scheißegal. Aber es war tatsächlich die schlechteste vielleicht aller Zeiten, gefolgt von der letztwöchigen. Die war nämlich ähnlich scheiße. Nicht ganz so schlimm, weil es da dieses peinliche Musikvideo nicht gab und so. Die letzte Folge war einfach nur langweilig. Die davor war unerträglich. Ich habe sie nicht zu Ende geguckt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe dann am Ende das mit Helge Schneider natürlich noch geguckt, was auch scheiße war, überraschenderweise. Aber nur das, damit du es mal weißt, dass das Internet deiner Meinung ist. Also ich bin ja diesem Herrn Böhmermann sehr, sehr negativ eingestellt. Das sollte der ein oder andere mittlerweile wissen. Ganz einfach, weil der alle Witze bringt, die meine Radiopäpste früher schon gemacht haben. Und vor allem hat er das ja auch zugegeben bei Domian, dass er früher ganz viel Radio gehört hat und sich da viel abgeguckt hat. Man könnte fast sagen, alles, was ich an Böhmermann irgendwie lustig finde, habe ich woanders schon mal gesehen. Aber gut, das ist zum einen. Aber ich kriege das natürlich mit, dass der in gewissen Kreisen absolut durch die Decke geht. Also wirklich so ein, doch, man kann schon sagen, so einen richtigen Hype erzeugt hat. Auch mit seiner neuen Sendung und so. Und er auch immer wieder Gesprächsstoff ist. Nicht nur im Netz, auch so. Ja, und deswegen, ich verstehe gar nicht, warum dieses Ich hab Polizei so durch die Decke geht. Ich verstehe es gar nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Da verstehe ich dann eher Deutschland, deine Rap-Geschichte, was ich dir auch mal geschickt habe, ne? Ja. Was ich da auch nicht so scheiße fand, aber da habe ich halt immer das Problem, dass ich ihm das gegenüber so negativ eingestellt bin, dass ich mir nicht eingestehen kann, dass ich das okay finde oder gut oder sogar super oder so. Aber darum ging es mir gar nicht. Ich habe jetzt hier wirklich gedacht, ach komm, nimmst du das mal auf. Nee, Quatsch, ich habe es gar nicht aufgenommen, ich habe es live geguckt. Guckst es dir mal an und lässt sozusagen Raum für eine Meinungsänderung. Ja. Und diese Einleitung von ihm da schon, also wo sie dann halt immer so ein paar Sprüche raushauen, die fand ich schon so langweilig und überhaupt nicht witzig, dass ich mir dachte, okay, also das geht hier definitiv in die Hose, aber du guckst mal weiter. Und mein Ausschaltimpuls, der war erreicht, als er dieses, wie hieß es nochmal, Ich hab Polizei oder so, als das Video kam, da habe ich mir so gedacht, ey, das ist so lame und so. Ich weiß nicht, und so übertrieben vor allen Dingen. Mir ging es so, die erste Strophe, da habe ich gedacht, ja, okay, ist ganz lustig. Und dann ging das ja gefühlt noch 8 Strophen weiter. Ja. Es ging mir auch viel zu lang. Ich habe mir so gedacht, okay, du kannst halt einen Witz nicht bis ins Unendliche steigern. Irgendwann habe ich das mir so erklärt, dass er, als sie dieses Video oder dieses Lied da gemacht haben, er oder der Typ, der dieses Video halt geschrieben, diesen Song hat geschrieben. Er sagt, er hat es selbst geschrieben. Wenn das so ist, dann hat er sich irgendwann so geil damit gefunden, dass er nicht mehr aufhören konnte. So, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Weil das weiß jeder, dass es viel zu lang war. Das kann mir keiner sagen, dass er das über die ganzen gefühlte Viertelstunde super fand. Ja. Ich glaube, irgendwann hat er das so geil gefunden und immer weitergemacht und das Rad immer ein Stück weiter gedreht, dass ich mir gedacht habe, hey, wenn du aus jeder Strophe die 2 besten Zeilen genommen hättest, dann hättest du 2 Minuten gehabt und die wären gut gewesen. So hast du aus meiner Sicht 5 Minuten, die einfach mich dann nur noch angeödet haben und dazu geführt haben, dass ich es ausgemacht habe und seitdem auch nicht mehr angemacht habe. Ja. Was ich irgendwie schade finde, weil ich hätte schon Lust darauf, wieder sowas Besonderes irgendwie zu finden. Also früher war es für mich halt so, es gab die Mittwoche und Donnerstage, da kam zum einen Kuttner und zum anderen Bosch im Radio. Und das waren für mich, da habe ich drauf hingefiebert. Da war ab 21.15 Uhr waren alle Geräte aufnahmebereit, obwohl es erst um 22 Uhr losging. Und ich konnte es kaum noch abwarten, bis es soweit war. Und früher gab es natürlich kein Internet und so. Und da konnte es auch mal sein, dass dann eine Stimme plötzlich sagte, Tommy Bosch ist heute leider nicht da. Und dann ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Und eigentlich auf sowas warte ich. Bei dem Böhmermann geht das ja in diese Richtung, jedenfalls nicht bei mir, also bei mir schon dreimal nicht, aber bei anderen so, ja. Da dachte ich so, oh, vielleicht kommst du doch irgendwie wieder rein in so eine Geschichte. Aber kann ich für mich ausschließen. Ist nicht so gut. Leider. Ja, wir gucken das. In der Regel Donnerstag schon um 20 Uhr dann über die Mediathek. Das ist, glaube ich, fast so ein Ritual. Aber du bist schon ein Böhmermann-Fan, das kann man ja so sagen. Du bist ja auch bei seinen Aufgaben. Genau, Dennis und ich sind jedes Mal da, wenn er in Hannover was macht. Da waren wir jetzt schon 3 oder 4 Mal. Also ja, doch schon. Was ist da das Geile dran? Die Show an sich oder die Zeit mit Dennis und mit anderen Leuten? Also einfach so das Event oder wirklich die Show? Ist das wirklich was Besonderes, wenn man das da ist? Das Event. Ganz klar. Also er kann kein Stand-up, was er macht ja am Anfang auch dieses typische Harald Schmidt-Ding, ne? Ja, was nicht er, so ist, er ist ja ein Harald Schmidt-Ziehsohn. Wurde von Harald Schmidt so ein bisschen aufgezogen, hätte ich was gesagt. Nee, es gab ja früher, als Harald Schmidt bei Sky war, vor etlichen Jahren, hatte er immer so wechselnde Sidekicks, ne? Ich habe das damals nicht gesehen. Ich kann das jetzt also überhaupt nicht einschätzen. Ich habe Harald Schmidt. Unter anderem Glashäufer Umlauf, als er noch nicht so durch die Decke ging, diese Österreicherin, diese recht sympathische junge. Ich weiß es nicht mehr. Und auch Böhmermann. Die waren dann immer da, sind dann da später dazugestoßen und haben dann da so ein bisschen mit ihm geschnackt und so. Also da fing es an als Sidekick. Und da hat er wohl anscheinend Bock drauf gehabt, dass er dasselbe macht. Und er macht ja eine reine Imitation von Jimmy Fallon und Harald Schmidt und so, wie sie alle heißen. So. Da macht er aber Gott sei Dank auch keinen Hehl draus. Er sagt halt, das Showbusiness ist zu 100% alles geklaut. Oder nicht zu 100%, sondern es ist fast alles geklaut. Du ergänzt du deine eigene Couleur dazu. Stimmt natürlich auch nur bedingt. Ja. Ist natürlich eigentlich falsch. Das Besondere oder an die Showkonzepte, die uns im Gedächtnis bleiben, waren halt genau das nicht. Die waren anders, die waren nicht geklaut. Die waren von mir aus angelegt, wie Jimmy Fallon jetzt, ja. Also praktisch an Late-Night-Show angelehnt. Aber eine Jimmy Fallon-Show kann nur Jimmy Fallon machen und eine David Letterman-Show kann nur David Letterman machen und eine Harald-Schmidt-Show nur Harald Schmidt. Und Jan Böhmermann, habe ich manchmal das Gefühl, versucht halt eine David Letterman-Jimmy Fallon-Harald-Schmidt-Show zu machen. Absolut, absolut. Das funktioniert bei mir nicht. Weißt du, es ist halt nichts von dem, was ich da sehe, das mir was präsentiert, was ich so noch nirgendwo sehen konnte oder beziehungsweise, dass es nicht so irgendwie schon gibt. In einer gewissen Hinsicht. Es gibt dann schon immer wieder Teile, die natürlich neu und auf modern gemacht sind und auch kreativ, das kann ich definitiv sagen, auch wenn ich den Typen nicht mag, sehr gut durchdacht sind. Aber weil das Ganze drumherum so eine Seifenblase ist, kann ich ihm dann die paar Happen auch nicht rüberreichen, sage ich jetzt mal. Und turne dann schon von vornherein dagegen. Ja. Ja. Ja, also ich. Also ich freue mich wöchentlich mehr auf Sanft und Sorgfältig als auf Neo Magazin. Habe ich ja auch probiert, Sanft und Sorgfältig. Auch da komme ich nicht mit richtig zurecht. Der Glashäufer Umlauf, der nimmt sich für mich auch viel zu wichtig. Aber wie gesagt, ich gehe da mit so einer anderen. Ja, Böhmermann und Glashäufer Umlauf. Olli Schulz macht das, ist der andere. Mit wem hat er denn, gab es da nicht auch mal einen Podcast mit Böhmermann und diesem Klaas? Ja, aber das ist bestimmt schon 5 Jahre her oder so. Ja, das habe ich damals gehört, das könnte ich auch nicht ertragen. Nee, jetzt ist mit Olli Schulz seit ein paar Jahren. Ja, Olli Schulz, den finde ich ja noch ganz gut, aber den spreche ich halt dann all das, was ich ihm vorher zugesprochen habe, wieder ab, weil er mit dem Böhmermann abhängt. Ja, nein. Ich mag den einfach nicht, aber er scheint ja wirklich ein netter Mensch zu sein. Also es ist ja Fakt, dass er wirklich auch viele Freunde da offensichtlich gefunden hat, weil sonst würde er da nicht beim Domian plötzlich auftauchen. So ein Olli Schulz hätte es, glaube ich, auch nicht unbedingt nötig, sich mit dem abzugeben, wenn das eine Vollpfeife wäre. Nö, das sind wohl auch Kumpels und die haben ja ab Januar auch eine Sendung, die beiden zusammen. Deswegen glaube ich ja schon, dass das jetzt kein völliges Arschloch ist. Aber hast du früher Roche und Böhmermann geguckt? Habe ich auch geguckt und habe es wegen ihm nicht weitergeguckt. Okay, gibt's ja jetzt wieder. Ah, okay. Also Schulz und Böhmermann heißt das jetzt. Ich fand, für mich der beispielhafteste Auftritt war der von Christopher Lauer, wo der Böhmermann in seiner typischen Art so nach einer gewissen Vorlage immer wieder versucht hat, den Lauer aus der Reserve zu locken und der halt einfach das Spiel nicht mitgemacht hat und Böhmermann da wirklich baden ging eigentlich. Und man hat da, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, dass er, ich glaube, seine Stärke ist es, das rüberzubringen, was man ihm vorher sagt, was er rüberbringen soll. Und wenn das nicht so richtig funktioniert, dann... Ich glaube auch, die größte Gefahr bei Jan Böhmermann ist, wenn man ihn verunsichert und auf dem falschen Fuß erwischt. Da ist nur das Problem, weil der Typ, also ich glaube schon, dass der hat einiges in der Rübe. Absolut. Dass das relativ schwer ist. Also der ist sehr, sehr breit aufgestellt. In jederlei Hinsicht, geistig, und da ist es natürlich schwer, ihn auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber wenn man es hinkriegt, dann bricht er völlig ein, der Bursche. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Also das spreche ich ihm mit Sicherheit nicht ab, vor allem nicht ich. Aber ich erinnere daran zum Beispiel, als ich damals als Dennis Redster bei ihm angerufen habe, als du im Studio warst, und er sofort so gemerkt hat, okay, mir entgleiten jetzt hier die Zügel, ich lege sofort auf. Und so, das war ja schon immer seine Art bei der Late Line, wie hieß es? Ich weiß es gar nicht. Late Line. Das war schon immer seine Art, dass er dann sofort den Hörer aufgelegt hat oder versucht hat, sich über den Anrufer lustig zu machen, was auch völlig legitim ist. Das finde ich völlig in Ordnung, dass der dann versucht, sich über den Anrufer lustig zu machen. Nur die Art und Weise, wie er das gemacht hat, ist mir dann wieder zu plump gewesen. Das war für mich... Das ist völlig legitim, weil du dich ja auch über ihn lustig gemacht hast. In dem Fall... Das ist nochmal was ganz anderes. Also das, was klar, der hat gemerkt, ihr wird da gerade verarscht und Feierabend, aber... Und ich durfte es dann ausbaden, die restliche Sendung. Das war aber nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Nein. Siehste. Aber es geht mir dann mehr so, wenn da so skurrile Typen anrufen in der Late Line, dann war es ja auch oft so, dass er dann das Gespräch... Der hat es dann in Bahnen gelenkt oder direkt beendet. Das hat mir nicht so gut gefallen. Also da spreche ich jetzt wieder für meinen Radiogott Tommy Wosch, der so Situationen immer ausgenutzt hat und in Gold verwandelt hat, aus meiner Sicht. Es gibt einen Anruf, ich werde den jetzt nicht finden können, weil das ist einfach zu viel Material, was ich ja durchforsten müsste, aber irgendwann werde ich ihn finden und dann werde ich den auch hier bei uns in der Sendung verbraten. Da hat ein Typ angerufen bei Fritz und wollte unbedingt im Radio was sagen und wie nennt man die denn, diese Anrufentgegennehmer, also die sozusagen die Hörer erstmal casten, die haben gesagt, nee, also die stellen wir hier nicht durch. Und der Wosch hat das in der Nachrichtenpause mitbekommen, dass der immer wieder anruft, der Typ, hat der Wosch gesagt, stell den durch, die haben den natürlich nicht durchgestellt, irgendwann hat der Wosch den selber in die Sendung reingeholt, also hat dann willkürlich die ganze Zeit Leute reingenommen und immer gesagt, ja, wir sind dran, nee, das ist nicht der, hat immer wieder aufgelegt, bis dann der Typ dran war. Und dann hat er anderthalb Stunden mit dem telefoniert. Und der Typ hat tierisch Paranoia geschoben, weil er auf irgendwelche Drogen war, dass er gerade von einem SEK-Kommando irgendwie angegriffen wird oder seine Bude auf den Kopf gestellt wird. Da habe ich auch noch eine schöne GSG-9-Geschichte. Das war also mit das Lustigste, was ich je gehört habe. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man kann sich ja nicht darüber lustig machen. Aber das war nicht lustig machen in der Situation, sondern das war einfach in dem Moment, hat er diesen skurrilen Moment so schön in die Sendung einbinden können und dafür gesorgt, dass alle seine Zuhörer sich darüber amüsieren können. Und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass der Typ an der anderen Leitung am nächsten Morgen aufgewacht ist und gedacht hat, was habe ich denn für eine Scheiße gemacht? Weil es ja schon in einer gewissen Anonymität stattfindet, das Ganze. Weißt du, also es war jetzt nicht so, dass da ein Name gefallen ist oder eine Straße, aber das war das mit das Lustigste. Und das steht für mich sinnbildlich für einen kreativen Umgang mit komischen Situationen, die ich beim Böhmermann nie so gesehen habe. Immer wenn es merkwürdig wird, habe ich das Gefühl, also wirklich so richtig skurril wird, dass er das dann lieber abgibt und abschiebt. Und das stört mich dann so ein bisschen. Ja, verständlich, völlig verständlich. Wo du gerade KSK oder GSG 9 oder sowas gerade erwähnt hast, ich habe einen Kumpel, Ersal heißt er, Spitzentyp, wirklich. Wenn ich mal doch noch den Entschluss fasse, einen eigenen Laden aufzumachen, der muss unbedingt rein. Nicht, weil ich so Bock habe, mit dem zu arbeiten, weil das ein cooler Typ ist, sondern weil der halt mit den Gästen so geil kann. Der ist so geil, der zwackt den Leuten das Trinkgeld aus den Taschen, der ist so geil. Auf jeden Fall war der in seiner Sturm- und Drangphase so ein ganz schön crazy Typ. Da hat er mal erzählt, dass er war richtig drauf, nicht nur auf Alkohol. Der war richtig weg und lag im Bett, war morgens irgendwie um 4, 5. Und da hat er im Unterbewusstsein nur so ein ganz dumpfes Bollern gehört, bis es auf einmal geknallt hat. Und hat nicht so richtig was mitbekommen, hat er erzählt. Auf einmal hört er nur, wie 9 Leute ihn anpöbeln und umzingelt und ihn umzingelt haben um sein Bett und ihn angepöbelt haben, dass er aufstehen soll. Und er gesagt hat, Leute, entspannen Sie sich doch mal. Hat er die Augen aufgemacht, dann stand das GSG 9 vor seinem Bett. Mit 9 Mann. Und der war wohl richtig auf Sendung und die haben ihn verwechselt. Er war nicht die Person, die sie wollten, sondern er wurde verwechselt, weil er der Person wohl frappierend ähnlich sah. Und der war wohl so drauf, dass er zu den GSG 9 Leuten gesagt hat, ob die noch ganz dicht sind, verbogene Gewehre hier irgendwie am Start zu haben. Der war wohl so drauf, dass er gedacht hat, die Läufe hätten Knoten und so. Ach so, weil er so drauf war, okay. Ja, dann haben sie ihn wohl den Kolben in die Fresse gehauen und haben ihn abgeliefert. Also solche Sachen passieren ja merkwürdigerweise relativ oft, dass irgendwelche Sondereinsatzkommandos sich einer Tür irren oder grundsätzlich irgendjemanden verwechseln. Also das ist natürlich dann schon, wo man sich so fragt, und die wollen das mit den ISIS-Typen da hier in unserem Land. Die kriegen das hin, glaube ich schon, naja. Ja, da bist du halt einfach, du bist da zu Zugeständnissen bereit. Ja. Hast du das von Köln mitbekommen, dass die eine Rechnung an Augsburg geschickt haben? Für einen Platz? Irgendwas, ja. Irgendwas habe ich damit mitbekommen. Für den Elfmeterpunkt eine Rechnung für 122 Euro an Augsburg geschickt. So, Chris, bevor wir uns jetzt gleich bei Markus und Konsorten bedanken und auf das Vier-Eckens-Elfer Abstimmspektakel hinweisen. Ja, das Abstimmspektakel. Habe ich noch eins, was ich unbedingt anbringen muss, weil ich bald ausflippe. Und ich hoffe, dass mich irgendjemand hört. Es sind nicht so viele, dass wir davon ausgehen können, dass ich da wirklich an der richtigen Adresse lande. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht kennt ja irgendjemanden, der jemanden kennt und so weiter. Und zwar, du hast dir bestimmt schon mal einen Kaffee an der Tankstelle geholt. Mhm. Mal davon abgesehen, dass die nicht schmecken, frage ich mich, welche dumme Sau auf die Idee kam, Kaffeebecher so zu basteln, wie sie halt meistens gebastelt sind. Ich habe mir noch nie einen Kaffee zum Mitnehmen geholt, der nicht irgendwie getropft hat, ausgelaufen ist oder sonst irgendwas. Deckel passt nicht. Willst du sie denn besser machen? Das ist mir scheißegal. Mhm. Das ist das Problem der Kaffeebecherindustrie und nicht meins. Mir geht es einfach nur tierisch auf den Sack, dass jedes Mal, wenn ich mir einen Kaffee hole, ich definitiv mit Kaffee oder Kondenswasser voll geträufelt werde, mir entweder die Flossen verbrenne, wo ich mir auch mal denke, hallo, ihr verkauft hier ein heißes Produkt und zwischen diesem heißen Produkt und meinen zarten Fingern ist so ein labiler Billig-Karton, der sofort die Wärme überträgt, die Hitze überträgt. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich mir so denke, das kann man besser machen. Und da würde ich dann auch wieder 20 Cent mehr zahlen, wobei die Gewinnmargen auf diesen Kaffee sowieso schon so hoch sind, dass man da wahrscheinlich direkt noch eine Thermoskanne mit dazu schenken könnte. Also, da hatte ich, da hatte ich am Sonntag eine schöne Erfahrung mit heißen Trinkgefäßen. Und zwar habe ich Glühwein geholt in der Rutsche. Den trinkst du? Mhm. Ach, das ist das einzige heiße Getränk, das du zu dir nimmst? Genau, das ist das einzige heiße. Und Tee trinke ich jetzt auch. So, ich bin da halt mit mehreren Tassen unterwegs gewesen und habe auch ein bisschen geschwappt, weil es mega voll war, verdammt nochmal. So, und dann muss man ganz ehrlich sagen, ich merke das nicht so richtig. Also ich merke natürlich schon, dass Flüssigkeit über meine Finger läuft, aber ich verbrenne mich da nicht. Nicht so schnell wie andere Leute. Weil du da eine geringe Schmerzgrenze über die Jahre habe ich da eine geringere Schmerzempfindlichkeit als normale Menschen, die nicht in der Küche arbeiten und heiße Sachen immer anfassen. So, ich die Sachen verteilt, die Glühweine verteilt und dann der Vater von Lilly hat mir dann nochmal seine Tasse zurückgegeben und ich habe sie halt nicht am Henkel angefasst, sondern am Korpus. Und das alle sagten wohl, das war brüllend heiß und ich habe es gar nicht realisiert. So, und ich habe dem Vater dann auch so wieder zurückgegeben, also dass er nicht den Henkel angepackt hat, sondern am Korpus. Weil er dachte, ja gut, wenn der Hosenscheißer das anpacken kann, dann kann ich das wohl das Rechten. Hat er sich so verbrannt an den Pfoten, dass das Ding abgeflogen ist, abgeschmiert ist. Das ist, also wirklich, das ist sowas. Verrückte Geschichte. Das ist keine verrückte Geschichte, das ist eine traurige Geschichte, fast schon. Dass du deinen Schwiegervater im Spee da so der Lächerlichkeit bereits gibst. Das ist ein Spitzentyp. Ja, das glaube ich dir. Arthur. Nee, aber man muss da wirklich mal. Und noch ein Hinweis, ein ganz wichtiger Hinweis. Hört auf, diese scheiße Rotz-Kaffeeautomaten da einzuführen in Tankstellen. Brüht einfach einen ganz normalen Filterkaffee auf. Der ist jetzt mit Sicherheit auch nicht top of the notch, aber diese Kaffeeautomaten da, die da immer rumstehen, Die sind so scheiße. Das Ding kostet wahrscheinlich 1000 Euro oder so. Und da kommt so ein Dreck raus. Das kann man wirklich keiner Ziege ins Ohr kippen. Das ist so ekelerregend, was man sich dann auch da immer angucken muss, wenn man die Dinger mal aufschraubt. Ich habe ja früher im Kino gearbeitet und wir hatten da auch ein Café und eine Bar mit dabei. Und wenn abends manchmal die Mädels ein bisschen knapp waren, so von der Zeit her, waren, ach so. Ja, habe ich geholfen, zum Beispiel die Kaffeemaschine dann zu putzen. Das war so ein richtiger Kaffeeautomat, also so richtig mit so wie in den USA, da stehen ja auch einfach nur so Kannen, so Glas. Ja, genau, so will ich das. Genau. Aber wie heißen denn nochmal die Dinger, die man da, also diese Siebe, die heißen aber nicht Siebe, wie heißen die nochmal? Filter. Die heißen doch nicht Filter, ist egal. Ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Dieses Ding, wo man dann den Kaffee reinmacht und dann so dagegen drückt und dann in die Kaffeemaschine einratscht. Und wenn du das Ding mal aufgeklappt hast und da reingeguckt hast, das sah so ekelerregend aus und wir haben es jeden Abend geputzt. So, jetzt will ich gar nicht wissen, wie diese Automaten drin aussehen, wo man nichts aufmachen kann. Da herrscht Sodom und Gomorra. Das kann ich dir sagen. Was ist denn da, Chris? Was ist denn das? Findest du die Linke auch so geil, sag mal? Boah, das ist ja Bild.de. Kann ich das überhaupt öffnen? Nur mal gucken, ob ich da drauf darf. Ja. Ey, das gibt's ja nicht. Warum sehen sie hier nichts mehr? Naja, dann finde ich die alte auch so geil, ja. Oh, ich finde die ziemlich geil. Ich sehe sie nicht richtig. Ja, nee, aber ein Artikel bis zu 15 Grad im Westen. Was ist das nur für ein Warmwinter? Und da sind zwei Mädels abgelichtet und die Linke... Mein lieber Schwan, die hat was. Ja, ich kann sie ja nicht sehen. Aber auf jeden Fall, hast du da so ein Abo bei Bild, dass du das lesen kannst? Nein, ich habe einfach nur meinen Adblocker gerade ausgemacht. Ach so, nee. Weil ich gerade auch im Podshot mal erzählt, dass er da irgendwie nichts sieht. Und dann war ich das drauf und habe dieselbe Meldung bekommen, weil ich Adblocker einfach ausgemacht. Da bin ich einfach flexibler. Nö, das unterstütze ich nicht, diese Seite. Ich sehe es da ähnlich wie der Podshow. Da komme ich schon nicht in Verlegenheit, auf Bild.de zu gehen. Da sind mir andere Seiten eigentlich lieber, aber Bild.de ist halt so... Da musst du noch nicht mal lesen, hast du so das Gefühl. Da machst du einfach die Seite einmal auf und guckst so drüber und das war's. Nee, da tendiere ich dann doch jetzt wieder zu Qualitäts-News-Seiten. So wie Fox News oder so. Ja. Nee, aber das hier nochmal ein Appell an alle Tankstellenbesitzer. Einfach einen ganz normalen Kaffee aufbrühen. Und von mir aus könnt ihr die Preise sogar dabei belassen, dass so ein schäbiger Kaffee 2 Euro kostet oder 2,50. Ist mir alles egal, zahle ich. Aber nicht mehr für diesen Instant-Rotz-Kaffee. Man kann sich ja mal ein bisschen Mühe geben. Himmel. Mann. Hast du noch was man unbedingt jetzt hier anbringen muss? Auf keinen Fall, nur die Danksagung. Ich bin auch jetzt geistig ein bisschen abgedriftet, muss ich sagen. Jetzt kommt Chris mit seiner Danksagung. Feuer frei. Die erste Danksagung geht an den Markus. Der hat mir nämlich ein T-Shirt geschenkt, auf dem ein gesprengter Super Nintendo-Controller ist. Toll. Habe ich sogar schon in einer Wäsche drin. Wird gerade durchgeorgelt. Wird morgen angezogen. Ja, so geht das nämlich. Und dann vielen Dank an Flo. Flo, ich finde das immer so affig, aber ich weiß echt nicht, ob die Leute einfach nicht wollen, dass man den Nachnamen sagt. Deswegen sage ich einfach nur Flo. Vielen Dank. Ich habe von ihm das großartige Paleo Steinzeit-Diät-Buch bekommen mit den 100 schnellsten Paleo-Rezepten und wie man gesund abnimmt und natürlich lebt mit Paleo-Diät. Da freue ich mich so drauf, das glaubst du nicht, weil da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Diesen Schnack gab es in meiner Ausbildung vor 9 Jahren gar nicht so. Da wurden halt auch so alternative Ernährungsmethoden und so angesprochen und das halt gar nicht so. Ich weiß natürlich grob, worum es geht, ist mir schon klar, aber ey, da kann ich meinen Horizont schön erweitern und da habe ich derbe Bock drauf. Das freut mich wirklich. Jetzt wirst du mir sagen, du bist so eine schwule Sau. Nee, ja. Also wenn einer für sowas bekannt ist, dann du. Der so sagt, du bist so eine schwule Sau und nicht ich. Finde ich toll. Ich habe vom Flo das Buch Der Klang der Familie geschenkt bekommen. Das ist auch wieder ein Buch, das ich mit der Clubkultur in Berlin... Ach so, ich hätte fast gesagt, hört sich an wie eine Mafia-Geschichte. Nein, das ist auch wieder, da geht es wieder auch um Bum-Bum. Die Westbam-Biografie habe ich jetzt bald durch. Die habe ich wirklich komplett weggesuchtet. Das sind ja so 20 Seiten oder so. Habe ich aber so einen 300-Seiten-Wälzer in für mich rekordverdächtigen 4 Tagen weggelesen, weil ich es unfassbar interessant fand. Also dafür vielen Dank. Und natürlich noch, solltet ihr 4 Ecken, 2 Elber nicht gehört haben, vielen Dank an Markus für diesen Anker PowerPort 10. Das ist dieses Ladegerät, von dem ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt habe. Und vielen Dank an David. Genau, David, der dir auch ein Buch geschenkt hat, wenn ich das noch richtig weiß. hat mir das Weizenwampe-Buch geschenkt. Genau, Weizenwampe war es. Und mir hat er erneut eine Clubfibel zukommen lassen, und zwar von Laurent Garnier, Elektroschock. Auch dieses Buch sollte man mal gelesen haben. Richtig. Und vielen, vielen Dank. Pocho hat jetzt mittlerweile auch einen Wunschzettel. Da gibt es aber noch mit der Adresse Probleme. Ich glaube, die Klapse kann man nicht schicken. Nein, natürlich nicht. War natürlich nur Spaß. Wir klären das mit dem Pocho, was da das Problem ist. Und euch wird es vielleicht aufgefallen sein, ich klinge heute ein bisschen anders. Auch bei 4 Ecken 2 Elfer hat man da schon eine Klangveränderung gehört. Das Gute ist, es rauscht nicht mehr. Das Schlechte ist, es hört sich nicht mehr so gut an, wenn es nicht rauscht. So Best of Both Worlds hätten wir bald, wenn es rauscht und sich nicht mehr so gut anhört. Ja, das Problem ist mein Mikrofon, mein T-Bone-Mikrofon, das mich viele Jahre beim Podcasten begleitet hat, gibt und oder hat eigentlich schon seinen Geist aufgegeben. Und jetzt muss ich mich nach einem neuen Mikrofon umschauen. Ich habe auch schon eins gefunden, das ist mir aber jetzt aktuell noch ein bisschen zu viel vom Geld. Deshalb warte ich dann noch so ein bisschen, bis das wieder vielleicht bei 130 Euro liegt. Das kostete nämlich vor 3 Tagen, ich kann ja mal sagen, ich will mir das Rode NT-USB Studio-Qualität USB-Kondensator-Mikrofon mit Tischstativ und Popschutz kaufen. So. Poh, das gibt's doch gar nicht. Sonst? Benny hat gerade wieder geschrieben. Ja, besoffen? Wann kommst du? Er ist halt so ein Kräuterzeug, müssen wir mal köpfen. Also das ist doch jetzt schon eine Einladung gewesen. Ich gehe jetzt gleich mal rüber. Kann ich heute zu Fuß kurz hin? Also ich würde sagen, bring aber noch was für dich zum Trinken mit, weil dieser Killer Peach, das ist nicht so geil. Wie geil. Natürlich kennt er den. Natürlich, Alter. Das ist so krass. Das ist so großartig. Oh Mann. Kann man denn das und es wird vor allen Dingen so schön, die beiden Frauen sind ja auch hier. Was die hier wollen. Wir gucken uns 3 Stunden an, wie Menschen versuchen, sich gegenseitig zu ermorden. Ach so, am Sonntag. Am Sonntag, ja. Ah, okay, jetzt habe ich es nicht verstanden, aber jetzt ist es mir klar. Und es gibt, wirklich, es gibt bei den beiden, oder wenn Jule und Lilly und so und die anderen dabei sind, gibt es ein Thema. Eins. Und ich hätte nicht gedacht, selbst wenn ich über Videospiele oder Filme rede, es hält nicht lange an, das Thema. Dann schweift man doch relativ schnell weg, weil es halt durch ist, das Thema. Nein, es gibt nur ein Thema und ich befürchte, es wird es auch noch die nächsten 6 Monate geben. Baby. Ach so, weil die ja schwanger ist. Die ist schwanger, genau. Oh, ja, das es gibt, also. Das ist natürlich dann auch noch ein ganz neuer. Ich kann jetzt schon mal, ich weiß noch nicht, doch, warte mal, mein Gehirn, wann sind wir da? Ich hab's doch vergessen, egal. Demnächst bin ich bei denen, die haben jetzt ihren Thermomix bekommen. Ach, wo man mit Soßen machen kann, das hat mir heute der vom Lichtspielhaus erklärt, dass es eigentlich nur gut ist zum Soßen machen. Es ist komplette Dreck. Ich habe jetzt auch einiges darüber gelesen. Es ist komplett scheiße. Irgendein Stiftung Warentest-Kram. Es war nicht Stiftung Warentest, sondern eine andere Bude hier in Deutschland hat das Gerät auf Platz 4 von Lidl-Test. Lidl testet. Lidl testet, genau. Odin gebot. Vielleicht. Und ihn testet den Thermomix, wie geil. Da bin ich dann wirklich mal sehr gespannt, weil ich mich schon mal mit einem Kollegen oder mit einem Bekannten hier von den Rich Kids unterhalten habe, die auch schon so ein Gerät haben. Kostet, glaube ich, 1.300 Euro oder so. Und alle sagen, ja, Mensch, für so viel Geld, das muss ja was sein. Und ich bin dann natürlich so, also bitte was, wir saßen dann, das war übrigens derselbe Abend, als ich dem versammelter Meute fast im Dublin in den Schädel eingetrümmert hätte. Das war derselbe Abend noch, als dann später wieder die Wogen geglättet waren, saßen wir dann alle zusammen. Und dann habe ich gesagt, 1.300 Euro? Das ist doch jetzt so ein Gerät, was eigentlich alles kann. Häckseln, kochen, pipapo, kann ja alles, ne? Also ganz im Ernst, das ist ja wie so ein Videokassettenrekorder mit DVD-Player, so ein Allzweckgerät, ne? Erstens habe ich dann gesagt, sind die eigentlich in der Regel nie gut? Kauf dir lieber ein richtiges. So, kauf dir lieber einen richtig guten, schönen Mixer oder so oder irgendwas. Und zweitens, 1.300 Euro oder 1.100 Euro. Also finde ich jetzt nicht so teuer, muss ich sagen. Es ist natürlich viel Geld, wenn du einen Lamborghini kaufst. Was kostet ein Lamborghini? 80.000 Euro oder so? Keine Ahnung. Preise gucke ich da gar nicht mehr. Keine Ahnung mehr. Es ist viel Geld, aber es ist wahrscheinlich, wenn du einen Lamborghini für 75.000 Euro kriegst, das ist halt mega günstig für einen Lamborghini. Aber dann denke ich mir halt, was, das ist doch nicht teuer. Wenn wir mal unsere eigene Bude haben, dann möchte ich definitiv einen eigenen Steamer in meiner Küche haben. Ne? Steamer kennst du? Nee. Da kannst du halt apoir, sagt der Nerd, auf den Punkt genau dein Gemüse und kannst alles dünsten. Richtig geil, perfekt, richtig geil. So Gastroqualität und so, richtig geil. Und dann bist du halt bei 2 Scheinen nur für dieses Gerät dabei. So, und dann denke ich mir halt so, weiß nicht, 1.000, über 1.000 Euro für so ein Allzweckgerät. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das was ist. Und alle waren völlig schockiert. Und dann habe ich halt meine Argumente gemacht, dass wenn du für ein Gerät richtig qualitatives Gerät, was eins richtig gut kann, richtig viel Geld zahlst, da kann doch ein Gerät, was relativ viel Geld kostet, was alles kann, nicht gut sein. Verstehst du meinen Gedankengang? Absolut. Was ich mich nur frage, ist, wenn du hier auf Vorwerk gehst und so einen Thermomix kaufen möchtest. Hat er Lieferzeit, ja. Das ist nicht das Problem, sondern dass ich noch nicht mal erfahre, was das Ding kostet. Ach so. Also das finde ich schon komisch. Dann habe ich jetzt hier mal bei Kleinanzeigen geguckt. Da gehen Gebrauchte, 6 Monate alt, für um die 1.050, 1.150 Euro weg. Ja. Da fällt dir natürlich nichts mehr ein. Also da fällt dir natürlich, sieht auch unglaublich behämmert aus, das Teil. Und dann habe ich, oh Mann, ich würde dir den Link mal gerne zukommen lassen. Ich gucke immer meine, ich hab ihn auch getwittert, den Artikel. Da haben die halt auch sich darüber chauffiert oder die haben halt gesagt, dass es total dumm ist, weil. Erzähl es mir lieber, weil ich. Der Aufsatz ist ja auf dem Motor, sage ich mal, ne? Ja, ich sehe es. Und der Motor ist ein Motor, der wird warm. Ja. Und wenn du da halt ein Sorbet machen willst, Lilly war jetzt letzte Woche auf so einer Thermomix-Party. Logisch. Ja, wirklich. Ja, ist wirklich so. Wie so eine Tupper-Party. Oh. Und das war auch krass. Da kamen sie dann nach Hause und ich saß hier mit zwei Kumpels. Das waren halt beides auch Kollegen. Und dann saß das arme Mädchen da. Und wir haben sie natürlich gelöchert. So, was kann denn dieses Gerät? Und wir haben halt auf jeden USP dieses Geräts haben wir halt uns gedacht, ja, und dafür haben wir doch eigentlich zu Hause einen Stabmixer. So, weißt du, und dafür haben wir doch zu Hause das und das so, was du eh schon zu Hause hast, wo ich mir denke, what? So, und haben mir halt völlig den Wind aus dem Segel genommen. Soll nicht bedeuten, dass Lilly sich so ein Gerät jemals kaufen wollen würde, weil da hat sie einen Menschen zu Hause, der das auch relativ gut kann. Und dieses Gerät hat halt den Motor unter dem Behälter. Und wenn du da halt, wie die Alte sagte, auf dieser Thermomix-Party ein Sorbet machen willst, wird das halt warm. So. Ja. Ist halt nicht so smart. Aber es hat halt leider keiner nachgefragt. So, was ist, wenn du da was Kaltes, ein Eis machst oder ein Sorbet machst, weil der Motor ja warm wird und so. Hat leider keiner gefragt, diese Frage. Und ja, daher, scheint keiner drauf gekommen zu sein. Offensichtlich wurden nur warme Speisen hergestellt. Wurde auch Sorbet gemacht. Naja. Ja, hat leider keiner gefragt. Ansonsten, das Gerät sieht so dermaßen bescheuert aus. Sieht aus wie so ein. Es sieht aus, als ich das Gerät zum ersten Mal gesehen habe, wie das Wii U Gamepad. Wo ich mir denke, das ist so wie für einen Fischerpreis, weißt du, so für deinen Kleinen, so zum Spielen, ja, so kann dieses, nicht kaputt gehen. Dieses Gerät kratzt sehr an deinem Selbstverständnis als Koch. Absolut. Das absolut. Macht mich ganz gallig. Das macht mich fuchsteufelswild. Ja, okay. Und vor allen Dingen um mich oder um uns herum kaufen sich die Leute halt diese Geräte. Ja, das und verteidigen das halt völlig. Würde ich aber auch machen, wenn ich gerade 1.200 Euro für so einen Scheiß ausgegeben habe. Höchstwahrscheinlich ja, aber lasst doch wenigstens Argumente zu. Ich meine, ist doch völlig okay. Kocht ihr doch euer Thermomix-Kram, ist doch völlig okay. Du verspulst immer zum Anfang der Sendung vor und sagst dir das nochmal, lass doch mal Argumente zu. Halt mal die Fresse, du dummes Schwein. Genau. Und vor allen Dingen, du gibst da ja deine Zutaten rein, Fleisch, Gewürze, gibst du alles rein. Du hast halt ein fertiges Gericht am Ende. Und dann denke ich mir halt, dann habe ich halt Lilly gefragt, die da halt auf dieser Party war. Du gibst halt Salz und so, gibst du alles grammweise Paprikapulver, egal, irgendwelche Gewürze gibst du halt alles schon vorweg rein und es wird alles fertig gemacht. Und da habe ich zu ihr gesagt, also das hätte man, glaube ich, auch mal dieser Dame sagen müssen oder das hätte man mal diese Dame fragen müssen, die diese Vorstellung gemacht hat, ob man dann also denselben Geschmack haben muss wie einer im Labor, der diese Gerichte fertig macht. Und das sind ja meistens dieselben sehr langweiligen Geschmacksnoten, so wie auf so einer Nulllinie, weißt du, hat keine Ausschläge, so, oh nee, ekelhaft oder nee, geil, das ist halt immer so gefällig, so schmeckt wahrscheinlich nicht scheiße, aber auch nicht, Alter, übelst geil. Und du kannst es halt anscheinend auch nicht abschmecken, so, weil du gibst ja alles dazu. Du musst dich bis halt wahrscheinlich halt willkürlich ausgeliefert, diesem Gerät. Ja, das Rezept muss passen, sonst. Das muss passen, ja. Oh Mann, ey, dieses Gerät ist wirklich so dämlich. Aber was nicht dämlich ist, um das noch hier kurz rund zu machen, ja. Das Rode NT-USB, Studioqualität USB-Kondensatormikrofon mit Tischstativ und Popschutz kostete bis, wie gesagt, vor 10 Tagen 130 Euro, jetzt sind wir wieder bei 175. Und jetzt spekuliere ich einfach noch, ob es vielleicht auch noch ein bisschen billiger wird. Und sobald. Ja, teuer. Ja, ist teuer, aber es ist sehr gut. Und sobald ich dann dieses Mikrofon meins nennen darf, gibt es dann auch wieder etwas bessere Audioqualität. Bis dahin einfach die alten Sendungen anhören. Ja, genau. So, und dann... für alle, die jetzt schon Angst haben, nein, auf meiner Amazon-Wishlist ist kein Thermomix. Das wär's. Und dann gibt's was ganz Tolles für alle Fußballfreunde und ja, eigentlich auch für grundsätzlich alle Menschen, die sich auf Twitter rumtreiben. Für alle Freunde. Nee, weil Abstimmen immer Spaß macht. So, denn es gibt die große 4-Ecken-2-Elfer Jahresendabstimmung. Wir wählen den Trainer des Jahres, den Verein des Jahres und den Spieler des Jahres. Das läuft wie folgt ab. In den nächsten Wochen gibt es täglich Umfragen. Da könnt ihr dann zum Beispiel aktuell in dieser Woche den Trainer des Jahres mit uns zusammen wählen. Bei Trainer des Jahres habe ich im Vorfeld, weil ich das relativ spontan gemacht habe, einfach mal 16 Trainer ausgewählt, die ich für einigermaßen fähig halte und die 2015 irgendwas geleistet haben. Lass die in Achtelfinals gegeneinander antreten, die besten zwei kommen weiter, dann gibt es ein Viertelfinale, ein Halbfinale und zum Schluss ein Finale und dann steht der Trainer des Jahres 2015, der 4-Ecken-2-Elfer Trainer des Jahres 2015. Wer ist denn Alois Schwarz? Das ist der Trainer vom SV Sandhausen, der diese Mannschaft aus dem Nichts bis ganz nach oben in die zweite Liga geführt hat. Ein Trainer, der übrigens beim VfB auch immer wieder gehandelt wird als mögliche Option. Also ihr könnt da mitmachen und einfach abstimmen. Ich glaube, das macht Spaß. Wir werden dann irgendwann mal in der Winterpause ein Wochenende nutzen, wo es keinen Fußball gibt. Und diese Awards, Chris, die werden wir dann kredenzen, glaube ich. Das denke ich auch, ja. Ja, und guckt einfach mal bei @4ecken2elfer vorbei. Wie gesagt, jeden Tag 1-2 Abstimmungen, je nach Menge der möglichen Kandidaten. Ich finde es auch da wieder wirklich so toll, dass da wieder 50 Leute und so regelmäßig abstimmen und so. Ich finde es super, wirklich. Und was ich natürlich noch viel großartiger finde, ist, dass the one and only, the world's greatest, the legitimate Nachfolger auf Pep Guardiola, Christian Streich, in die nächste Runde gekommen ist. Noch nicht. Sind noch 13 Stunden. Ach, sind noch 13 Stunden. Sind noch 13 Stunden und Christian Streich ist sehr eng mit Bruno Labbadia da auf Platz 2 aktuell zugange. Tuchel scheint durch zu sein in dieser Gruppe der vier zur Debatte stehenden. Und Jogi Löw kackt so ein bisschen ab. Den habe ich natürlich auch deswegen mit reingenommen, weil er ist halt unser Bundes-Jogi. Den kannst du halt Der muss mal dabei sein. Das ist, ja. Dann kann ich hier ganz kurz noch aus dem Nähkästchen plaudern. Im ersten Achtelfinale hat sich Lucian Favre und Ralf Hasenhüttl. Ralf heißt der Mensch. Ralf Hasenhüttl durchgesetzt. Ralf. Ewald darf Lienen. Darf ich das nächste vorlesen? Ja, natürlich. Im zweiten Battle hat sich Paul Dardai durchgesetzt. Dich gefolgt vom Underdog in diesem Wettbewerb. Josep Maria Dos Anjos Guardiola. Auch da ein Applaus. Bravo. Überraschenderweise nur mit 6% Ralf Rangnick. Kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Er hat eine Mannschaft, er hat praktisch aus nichts Gold gemacht, aber das wird natürlich nicht honoriert von euch. Hast du den gewotet? Ja. Natürlich. Natürlich. Es steht für mich überhaupt nicht zur Debatte, wer hier Trainer des Jahres werden sollte. Und wie gesagt, aktuell laufen noch zwei weitere Achtelfinalpartien. Zum einen Thomas Tuchel, Jogi Löw, Bruno Labbadia und Christian Streich. Da ist alles ziemlich eng beieinander, also Labbadia, Streich und Tuchel. Und das andere Achtelfinale ist dann Klopp, Schubert, Schuster und Schwarz, Triple S und ein K. Ja. Und auch da sieht es so aus, als André Schubert und Jürgen Klopp sind da doch schon ein bisschen davon geeilt. Den Schuster würde ich eigentlich. Ich habe gerade gewotet. Was schätzt du, wen habe ich getippt? Also eigentlich muss man Dirk Schuster wählen. Ich habe André Schubert gewählt. Ich habe Jürgen Klopp gewählt. Oh nee, das musst du natürlich dann bei 4-Ecken-2-Elfer mal ausführen, warum und weshalb. Ja. Ich denke, da können wir noch eine schöne Sendung machen, wenn ich dann, wie gesagt, die Winterpause uns so ein bisschen den Spaß am Fußball. Die kommt aber auch gerade gelegen. Alle ganz, ganz dolle erschöpft bei den Bayern. Ach, die können ja gar nicht mehr. Aber Thiago ist wieder mit dabei. Ist auch im Kader jetzt in den Champions League. Weiß nicht gegen wen, aber... Ja, Champions League gucken wir heute auch noch. Aber das war's jetzt, Chris. Jetzt müssen wir schnell husch, husch ins Bettchen. Und dann gucken wir Champions League. So sieht's aus. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank für die Geschenke und wenn ihr uns da weiter... Übrigens, das muss ich doch noch was schnell sagen. Ja. Im Gegensatz zu anderen Podcasts, also so habe ich mir das jedenfalls gedacht und ich glaube, das haben wir ja gestern auch so ein bisschen besprochen, werden wir das nicht so machen, dass wir jetzt jeden Tag und jede Woche in jeder Sendung dazu aufrufen, dass ihr uns irgendwelche Geschenke schenken sollt, sondern wir sehen so ein Geschenk wirklich noch als absolute Ausnahmegeste an, ja, und werden das auf Weihnachten immer nur beschränken und haben uns schon ausgedacht, ich verrate jetzt vielleicht zu viel, weil man weiß ja bei das uns würde ich nie, jetzt noch nicht. Nee, aber pass mal auf, ich gebe es dem Hörer ein bisschen abgemilderter mit, als wir das besprochen haben. Ja. Wir wollen das jetzt jedes Jahr machen, ja, da könnt ihr also schon mal so jeden Monat einen Euro beiseite tun. Und dann eine Sendung machen, in der wir dann alle die Geschenke auspacken. Ja. So haben wir uns das mal gedacht, kann sich aber noch ändern. Also. Kann sich noch ändern. Wenn natürlich dann nichts zum Auspacken da ist, trinken wir halt Alkohol. Ja, na, da bist ja du vor allem bekannt für. Das ist ja, am Ende hin, weißt du, da hat man noch mal kurz, das war erstmal die letzte Sendung mit uns beiden, hat man das noch mal abgewendet und dann kommt am Ende doch noch mal so einer, weißt du, ach komm, leck mich. So, aber das Schöne ist, das ist nicht das Ende der Sendung, denn zum Ende der Sendung gibt es Kirmes! Ja, den Rekommandeur-Mix von Kirmes Fabian. Chris hat mir das gestern zukommen lassen. Und da kann ich euch schon mal sagen, in den nächsten Wochen ist hier nach WhatsApp immer Rekommandeur-Mix angesagt. Have fun. Bis dann. Horrido! So, wir starten wieder. Ready? Jetzt geht's los! Vorsicht mit deinen Fahrern, wir starten. Es geht los, nach Obacht, Jona. Nur mal wieder, ne? So ist denn euch verschaukelt, Freunde, aus eurem Durchschau und Gipo. Oh, nur ein Schluss und uns nicht vorne. Es geht ganz so rum, wir are ready. Da hinten am Schenken, Salto, machen wir eine. Meine Obergeber, wir machen ein Tänzchen, wir starten. Hey, los! Tonnen Stahl, Leute, der Mega-Hit hier. Aufgepasst und noch eine, komm. Hey, hey, super! Das Ganze machen wir noch schneller. Woo! Na bitte, lass Jucke dir jetzt aber ab die Maschine Tempo. Wasser noch ein bisschen spannend, Arme, Beine bleiben oben. So, wir legen da mal drei Brickets raus, so ein bisschen mehr Schwung. Gehen wir da mal so beschmitzt, da macht's mal gut, ihr Lieben. Wenn das Karussell einfach ganz andersrum ist, gelobt. Der absolute Wahnsinn, Deutschlands einzig schnellste, neueste Rubik-Schaufel. Der Rubik-Schaufel, super. Das war noch nicht alles, Freunde. Die Angewöhnungsphase ist hiermit offiziell beendet. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Lass die Bomben krachen, lass dich fallen, fühl dich frei, fühl dich funky. Ja, ist das in die Funkability. Hey, special Event. So, Angel, machen wir die letzte Runde, wieder raus, die letzte Runde. So, wir haben fertig, neue Reise, ihr habt es gepackt. Wir setzen dann zur Landung an. Dann nochmal das Ganze nochmal. Das Ganze hat wunderbar geklappt, meine Lieben. Dann mal alle die Hände ganz nach oben, bitte. Alle Hände, hallo. Vorwärts, Freunde, nicht so eine Vorwärtsart. Bitte schön. Jetzt war ein Chance, wo fahren wir uns an? Legen wir los. Hey, los. Hier Hammer, hat hier Leute. Deutschland zeigt, deshalb ist am Start hier einmalig. Jetzt sind wir zur Landung, die Bombe. Ich bin der Meinung, ich wollte noch mal. Erstmal der nicht. Dann habe ich ihn provoziert mit Geld. Sie brauchen das Geld dringend. Aber warum boxen Sie jetzt? 3.000 Euro. Ja, 3.000 Euro. Das ist das Schöne. Gegen unseren Dampfer mal. Waldemar. Waldemar. Fiasa bekämpfen Geldauszahlung nur bei K.O. Schickend. Bitte in die Halle. Reiniger, ja, schau mal, Reiniger. Alles immer ohne Nieten. Lass die Gewinnbude nicht die Nieten. So, hier wird gewonnen, Freunde. Auf geht's. Spielen Sie doch mal mit hier. Hier wird gewonnen. So, aufgepasst mal wieder, Leute. Ran mal wieder. An das Spiel hier.